Abschnitt 58 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Sterngucker. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 58. Prozess wegen Landesverrats. Teil 1. Verhandlung vor dem Vereinigten 2. und 3. Strafsenat des Reichsgerichts zu Leipzig vom 12. bis 19. Mai 1884. Nachdem am 10. Mai 1871 Deutschland und Frankreich Frieden geschlossen hatten, lag erklärlicherweise noch viele Jahre nachher eine gewisse Spannung in der Welt. Im Sommer 1875 erschien in dem damaligen Botschafterorgan der Post, die zweifellos engste Beziehungen zur Regierung hatte, ein Leitartikel mit der Überschrift »Ist der Krieg in Sicht?« Eine amtliche Berichtigung erfolgte nicht. Dagegen wurde mitgeteilt, der Reichskanzler, Fürst von Bismarck, habe einen kalten Wasserstrahl nach Paris gerichtet und wir leben wieder im tiefsten Frieden. Ein Berliner Witzblatt, die Wespen, von Julius Stettenheim, brachte die Bemerkung, der Kaiser, nicht der Keißler, erklärt den Krieg. Der langjährige Chefredakteur der Post war nämlich Dr. Leopold Keißler, den auch schon lange der kühle Rasen deckt. Mehrfach verfinsterten Kriegswolken den politischen Himmel. Umso größer war die Erregung, als plötzlich bekannt wurde, ein königlich-preußischer Staatsbeamter, ehemaliger Hauptmann der deutschen Armee, habe die wichtigsten Einrichtungen der deutschen Armee für schnödes Geld an Frankreich, Russland und Österreich verraten. Es wurde festgestellt, dass der gesamte Aufmarsch der deutschen Armee bzw. Eisenbahntransport nach der Westgrenze bei Ausbruch eines Krieges, die Art der Mobilmachung der deutschen Armee, die Befestigung von Metz, die neuen Gewehrkonstruktionen, die Brückenschlagungen im Kriege, die Truppenverpflegung im Kriege und eine ganze Anzahl anderer militärischer Dinge an fremde Regierungen verraten waren. Die Verräter, der in Dresden wohnende polnische Dichter und Schriftsteller Dr. von Kraszewski und der kaiserliche Telegrafensekretär Hauptmann außer Dienst Hentsch, wohnhaft zu Schöneberg bei Berlin, wurden sofort verhaftet und eine umfassende Untersuchung vorgenommen. Am 12. Mai 1884 hatten sich Dr. von Kraszewski und Hentsch vor dem Vereinigten 2. und 3. Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig zu verantworten. Inzwischen sind jedenfalls alle verratenen Dinge vollständig geändert gewesen, denn auf ausdrücklichen Wunsch des Reichskanzlers, Fürsten von Bismarck, fand die Verhandlung fast durchweg in voller Öffentlichkeit statt. Es war das der erste Landesverratsprozess, dem noch eine ganze Reihe folgten, die jedoch kaum von solcher Bedeutung wie der erste waren. Es war erklärlich, dass die Verhandlung in der ganzen Kulturwelt mit größter Spannung verfolgt wurde. Den Gerichtshof bildeten Senatspräsident Trenkmann, Vorsitzender, und die Reichsgerichtsräte Tewald, Schwarz, Kirchhoff, Krüger, Stechow, Petsch, Dr. Spies, Dr. Freiesleben, Dr. Mittelstädt, Schaper, von Betzold und Calamé, Beisitzende. Die Oberreichsanwaltschaft vertraten Oberreichsanwalt Dr. Freiherr von Seckendorf, Exzellenz, und der erste Staatsanwalt am Reichsgericht Treplin. Das Protokoll der Verhandlungen führte Obersekretär Kanzleirat Schleiger. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Zaul, Berlin, für Dr. von Kraszewski und Rechtsanwalt Dr. Sammler, Berlin, für Hentsch. Als Sachverständige waren geladen, erstens, Oberstleutnant und Chef der Zentralabteilung im preußischen Kriegsministerium, Wodke. Zweitens, Major Perthes vom Großen Generalstab. Drittens, Major von Goßler vom preußischen Kriegsministerium. Viertens, Major Erfling vom preußischen Kriegsministerium. Fünftens, Kanzleirat Segel, Berlin. Sechstens, Kanzleinspektor Gottschalk, Berlin und Buchhändler Kasprowitsch, Leipzig. Als Zeugen waren vorgeladen: Erstens, Kriminalkommissar Paul, Dresden. Zweitens, Amtsvorsteher Feurig, Schöneberg bei Berlin. Drittens, Fräulein Flora Heinitz, Dresden. Viertens, kaiserlich-russischer Major außer Dienst von Bodanowitsch, Dresden. Fünftens, Fotograf Kossmann, Frankfurt an der Oder. Sechstens, Leutnant im Rheinischen Pionierbataillon Nummer 8, Balthasar, Koblenz. Achtens, Leutnant im 2. Pommerschen Feldartillerieregiment Nummer 17, Rüppel, Stettin. Neuntens, Hauptmann außer Dienst Hoffmann, Berlin. Zehntens, Betriebsführer des Feuerwerkslaboratoriums Hartmann, Spandau. Elftens, Stallmeister seiner königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm, Leutnant Plinzner, Potsdam. Zwölftens, Amtsgerichtsrat Pniower, Berlin. Dreizehntens, Landgerichtsrat Brausewetter, Berlin. Vierzehntens, Magistratssekretär Gäde, Berlin. Und fünfzehntens, Hauptmann im 54. Infanterieregiment Tide, Kohlberg. Der Angeklagte von Kraszewski hieß mit Vornamen Josef Ignaz. Er war am 21. Juli 1812 zu Warschau geboren, katholischer Konfession und später sächsischer Staatsangehöriger. Er redigierte längere Zeit die in Warschau erscheinende Gazeta Polska. Ganz besonders war aber von Kraszewski als polnischer Romanschriftsteller tätig. Über 200 Bände hatte er geschrieben. Er galt bei allen seinen Landsleuten als einer der bedeutendsten polnischen Schriftsteller. Er wurde in seiner Heimat der polnische Goethe genannt. Vor vielen Jahren beginnt von Kraszewski sein 50-jähriges Schriftstellerjubiläum. Dies wurde in Krakau mehrere Tage hindurch in solenner Weise gefeiert und gestaltete sich in ganz Polen zu einem großartigen Volksfeste. Im Jahre 1863 nahm von Kraszewski für die polnische Insurrektion Partei. Es tauchte der Verdacht auf, dass er in irgendeiner Weise an dem Aufstande sich beteiligt habe. Da er deshalb seine Verhaftung befürchtete, entfloh er nach Deutschland und wohnte seit dieser Zeit in Dresden. Schon 1871 war eine Anzahl Zeitungskorrespondenten für ihn tätig, die jedoch seinen Wünschen nicht zu entsprechen schienen. Später lernte er einen Literaten namens Adler kennen. Mit diesem schien er besser zufrieden zu sein, denn dieser lieferte ihm sehr wertvolle Arbeiten über die Art der Mobilmachung des deutschen Heeres, die Einrichtung der Verpflegung der deutschen Armee im Kriege, über den Aufmarsch respektive Eisenbahntransport der deutschen Armee nach der Westgrenze, über neue Schießinstruktionen im deutschen Heere, über die Organisation der Pferdeaushebung bei Gelegenheit einer Mobilmachung der deutschen Armee und dergleichen mehr. Adlers Quelle war der zweite Angeklagte Hentsch, den Kraszewski nicht kannte. Adler spielte zwischen beiden den Vermittler, indem er dem Hentsch sagte, er kaufe die Arbeiten für einen sehr reichen alten Herrn in Dresden. Schließlich kam es jedoch zwischen von Kraszewski und Adler infolge eines Streites zur offenen Feindschaft. Adler brach mit von Kraszewski alle Verbindungen ab und siedelte nach Wien über. Auf seine Veranlassung setzte aber Hentsch seine Arbeiten fort, sandte sie gegen hohes Entgelt an Adler, der sie in vortrefflicher Weise zu verwerten verstand. Das Material erschöpfte sich jedoch endlich und damit gleichzeitig die Geldquelle Adlers. Er geriet schließlich in Geldverlegenheit und versuchte deshalb auf dem Wege der Erpressung, sich Geld zu verschaffen. Von Kraszewski hat ihm auch infolge seiner Drohung nach und nach 7.000 Mark gegeben. Hensch, der vollständig vermögenslos und noch obendrein verschuldet war, vermochte ihm jedoch nichts zu geben. Er teilte ihm auch in einem Schreiben seine Verhältnisse mit dem Bemerken mit, er sei in seiner Hand, er solle mit ihm machen, was er wolle. Da Adler von Kraszewski auch nichts mehr erlangen konnte, so machte er der preußischen Regierung von allem Vorgefallenen und der Übersendung aller vorhandenen Belege Mitteilung. Hentsch hieß mit Vornamen August Rudolf Albert Franz. Er war am 20. Oktober 1838 zu Lützow bei Kolberg geboren und evangelischer Konfession. Er war der Sohn eines evangelischen Pastors. Er war Hauptmann im 21. Possenschen Infanterieregiment. Im Jahre 1871 nahm Hentsch seinen Abschied. Er wurde mit Pension und mit der Berechtigung, die Landwehr-Hauptmannsuniform zu tragen, entlassen. Nach einiger Zeit fand er eine Anstellung bei dem Kaiserlichen Telegrafenamt in Berlin, wo selbst er eine Reihe von Jahren als Sekretär arbeitete. Infolge dieser seiner Anstellung schied er aus dem Militärverbande und erhielt nur noch die aus dem Reichsinvalidenfonds an Verwundete gezahlte Pension. Im Jahre 1881 nahm er auch als Telegrafensekretär seinen Abschied. Hentsch entfaltete eine umfangreiche Tätigkeit als Militärschriftsteller. Dieser Umstand, sowie ferner seine militärische Vergangenheit, seine gesellschaftliche Gewandtheit und persönliche Liebenswürdigkeit, eröffneten ihm die höchsten militärischen Kreise. Dadurch gelang es ihm, sich in den Besitz von wertvollem Material zu setzen. Die Gewandtheit des Hentsch in diesen Dingen erhält unter anderem aus Folgendem. Er zählte zu den Freunden des Stallmeisters des Prinzen Wilhelm, jetzigen deutschen Kaisers, Leutnant Plinzner zu Potsdam. Mit diesem traf er einmal in Swinemünde zusammen. Er fand in dessen Wohnung ein Buch, das die Pferdeaushebung der deutschen Armee behandelte. Mit den Worten »Dies Buch können Sie mir gefälligst leihen«, nahm er es an sich und übersandte den Inhalt des Buches an Adler. Der Paragraph 92 Absatz 1 des Strafgesetzbuches, der Anklage zugrunde lag, lautet: Wer vorsätzlich Staatsgeheimnisse oder Festungspläne oder solche Urkunden, Aktenstücke oder Nachrichten, von denen er weiß, dass ihre Geheimhaltung einer anderen Regierung gegenüber für das Wohl des Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates erforderlich ist, dieser Regierung mitteilt oder öffentlich bekannt macht, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht unter 6 Monaten ein. Der von dem Protokollführer Kanzleirat Schleiger verlesene Eröffnungsbeschluss hatte folgenden Wortlaut: Im Namen des Reiches. In der Strafsache gegen den Schriftsteller und Dr. Phil Josef Ignaz von Kraszewski zu Dresden, den Hauptmann außer Dienst und Telegrafensekretär außer Dienst Albert Hentsch zu Berlin, den Geschäftsführer Wladislaus Anastasius Stefan von Konospaki und den russischen Major außer Dienst Stefan Kasimir August von Bodanowitsch zu Dresden, wegen des Verbrechens des Paragraphen 92 Position 1 des Strafgesetzbuches hat das Reichsgericht, Erster Strafsenat, nach Anhörung des schriftlichen und mündlichen Antrages des Oberreichsanwalts in nicht öffentlicher Sitzung vom 10. März 1884 in Erwägung, dass wieder die 4 Angeschuldigten die Voruntersuchung eröffnet und von dem Oberreichsanwalt gegen die Angeschuldigten von Kraszewski und Hentsch Anklage erhoben, hingegen bezüglich der Angeschuldigten von Konospaki und von Bodanowitsch der Antrag gestellt worden ist, dieselben in Ermangelung genügenden Beweises einer strafbaren Tat außer Verfolgung zu setzen. In Erwägung, dass nach dem Inhalt der Voruntersuchung die Angeschuldigten von Kraszewski und Hentsch genügend verdächtig erscheinen, und zwar beide Angeschuldigte, Nachrichten betreffend den Aufmarsch respektive Eisenbahntransport der deutschen Armee nach der Westgrenze und betreffend die Dienstinstruktion für die Feldtelegrafie, von welchen sie wussten, dass ihre Geheimhaltung anderen Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutschen Reiches und der Bundesstaaten erforderlich sei, in den Jahren 1876 bis 1881 gemeinschaftlich durch zwei selbstständige Handlungen der französischen Regierung in der Weise mitgeteilt zu haben, dass Hensch den Inhalt dieser Nachrichten aus amtlichen und sekretierten Materialien entnahm, in schriftlichen Ausarbeitungen zusammengestellt und diese Schriftstücke durch die Vermittlung des Literaten Adler dem Angeschuldigten von Kraszewski übersendete, dieser aber sie an die bezeichnete Regierung gelangen ließ, der Angeschuldigte Hensch allein in den Jahren 1876 bis 1883 durch mehrere selbstständige Handlungen Nachrichten über a. Komplettierung der Behörden und Truppen an Pferden, b. die Fortifikationen der Festung Metz, c. technische Bestimmungen für Fortifikations-, Artillerie- und Garnisonbauten, d. die Verwendung des Infanteriegewehrs M71, von welchen er wusste, dass ihre Geheimhaltung anderen Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutschen Reiches und der Bundesstaaten erforderlich sei, diesen Regierungen in der Weise mitgeteilt zu haben, dass er den Inhalt der bezeichneten Nachrichten aus amtlichen und sekretierten Materialien entnahm, denselben in schriftlichen Ausarbeitungen und Abschriften zusammenstellte und diese Schriftstücke zu A, B, C durch die Vermittlung des Literaten Adler an den Agenten der russischen Regierung bzw. an diese selbst, zu D, aber durch die nämliche Vermittlung an die österreichische Regierung gelangen ließ, sowie ferner im Jahre 1881 sich zur Begehung des Verbrechens des Paragraphen 92 Position 1 des Strafgesetzbuches erboten zu haben, indem er schriftlich und gegen eine Belohnung in Geld Nachrichten über das Sturmgerät, von welchem er wusste, dass ihre Geheimhaltung anderen Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutschen Reiches und der Bundesstaaten erforderlich sei, solchen Regierungen mitzuteilen in Aussicht stellte. In Erwägung, dass auf diese strafbaren Handlungen die Paragraphen 92, Position 1, 74, 47, 49, Position 4 des Strafgesetzbuches und zunach bezüglich der Aburteilung derselben die Paragraphen 136 und 138 des Gerichtsverfassungsgesetzes und die Paragraphen 2 und folgende und 201 und folgende der Strafprozessordnung zur Anwendung zu bringen sind, beschlossen, dass gegen die Angeschuldigten von Kraszewski und Hensch das Hauptverfahren vor dem Vereinigten 2. und 3. Strafsenat des Reichsgerichts wegen der vorbezeichneten strafbaren Handlungen zu eröffnen und die Untersuchungshaft des Angeschuldigten Hensch beizubehalten. Die von dem Oberreichsanwalt beantragte Untersuchungshaft des Angeschuldigten von Kraszewski aber in Anbetracht des bezüglich dessen Gesundheitszustandes erstatteten ärztlichen Gutachtens nicht zu verhängen. Dagegen nach § 93 des Strafgesetzbuches, § 480, 333 bis 335 der Strafprozessordnung das Vermögen dieses Angeschuldigten bis zur rechtskräftigen Beendigung der Untersuchung mit Beschlag zu belegen sei. Im Weiteren besagte der Eröffnungsbeschluss, dass der gegen Hensch erhobenen Anklage wegen Versuch des Landesverratsverbrechens wegen mangelnder Beweise keine Folge gegeben werde und dass die Beschuldigten von Konopacki und von Budanowitsch in Ermangelung genügender Beweise für eine strafbare Tat außer Verfolgung zu setzen seien. Dr. von Kraszewski war ein kleiner, schon etwas gebückt gehender Herr von sehr vornehmem Äußeren. Hensch war ein mittelgroßer, hübscher, sehr vornehm aussehender Mann mit dunkelblondem, kurzgeschnittenem Vollbart. Die Verhandlung gestaltete sich etwa folgendermaßen. Vorsitzender: Herr Hauptmann Hensch, bekennen Sie sich schuldig? Hensch: Ich bin unschuldig. Vorsitzender: Erzählen Sie einmal, wodurch Sie zu der ganzen Angelegenheit gekommen sind? Hensch: Im Jahre 1855 trat ich in das 57. Luxemburgische Infanterieregiment ein. Im Februar 1859 wurde ich nach Trier, im Dezember 1859 nach Gnesen, 1860 nach Inowratzlaw versetzt. Nach der Mobilmachung anno 1860 wurde ich nach Bromberg und von dort sehr bald an die Schießschule zu Spandau versetzt. Ich fungierte dort als Lehrer und machte 1866 den Feldzug mit. Ich wurde alsdann vielfach auf Kommando geschickt. Infolge aufreibenden Dienstes wurde ich brustkrank. Ich musste auf ärztliches Anraten das Bad Reichenhall aufsuchen. Ganz besonders infolge meiner Krankheit geriet ich in Schulden, in welcher Folge ich im Frühjahr 1870 meinen Abschied nahm. Ich wurde als Hauptmann mit Pension und mit der Berechtigung, die Hauptmannslandwehruniform zu tragen, entlassen. Ich war nun bemüht, mir eine Zivilanstellung zu verschaffen. Inzwischen brach der Krieg gegen Frankreich aus. Obwohl ich nun, infolge der vielen Einziehungen, mit Leichtigkeit eine Zivilanstellung hätte bekommen können, so hielt ich es doch für meine Pflicht, nunmehr meine Dienste dem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Ich trat in das 24. Landwehrregiment ein, machte den Feldzug gegen Frankreich vollständig mit, obwohl die Ärzte meines Regiments meinen Gesundheitszustand für sehr bedenklich hielten. Nach Beendigung des Krieges nahm ich wiederum meinen Abschied und fand sehr bald eine Anstellung bei der Kaiserlichen Reichstelegraphie. In demselben Jahre, 1871, heiratete ich. Meine Frau war auch mittellos. Nun passierte mir noch das Unglück, dass meine Frau auch kränklich wurde. Ich wurde von meiner Behörde vielfach auf Dienstreisen geschickt. Dadurch wurde mein Gesundheitszustand immer schlimmer. Ich geriet immer mehr in Schulden und war genötigt, mir durch Korrespondenzen für politische und militärische Zeitschriften einen Nebenerwerb zu verschaffen. Im Jahre 1875 starb der damalige Generaltelegraphendirektor Oberst von Meidam. Die Telegraphie wurde alsdann mit dem Postwesen verbunden und ich vermochte nunmehr bei der Telegraphie nur dann eine feste Anstellung zu erhalten, wenn ich das Examen als Telegraphensekretär machte. Mein Gehalt betrug damals 1200 Mark pro anno. Ich war genötigt, trotz angestrengten Dienstes, mich an den Abenden für das Examen vorzubereiten und noch Zeitungskorrespondenzen zu machen. Im Jahre 1876 machte ich das Examen als Telegraphensekretär. Sehr bald darauf lernte ich den Literaten Adler in Berlin kennen. Dieser ersuchte mich, ihm Korrespondenzen, möglichst militärischen Inhalts, zu liefern. Außerdem beauftragte er mich mit Extraarbeiten und sagte mir, er brauche die Arbeiten für einen alten, sehr reichen in Dresden wohnenden Herrn. Ich bekam von Adler ein festes Honorar von monatlich 30 Mark. Für militärische Aufsätze erhielt ich extra bezahlt. Die erste Arbeit, die ich an Adler lieferte, war der Aufmarsch respektive Eisenbahntransport der deutschen Truppen nach der Westgrenze. Für diese versprach er mir 1000 Mark. Ich habe viele Wochen an diesem Werke gearbeitet. Einige Zeit nach der Ablieferung erhielt ich die Arbeit von Adler mit dem Bemerken zurück, sie sei unbrauchbar, da sie mangelhaft und teilweise falsch sei. Ich lieferte außerdem noch verschiedene andere Arbeiten an Adler, für die ich Bezahlung erhielt. Im Jahre 1879 verfeindete sich Adler mit dem mir inzwischen bekannt gewordenen Doktor von Kraszewski. Ich trat daher mit letzterem direkt in Verbindung und nun drohte Adler sowohl dem Doktor von Kraszewski als auch mir, uns wegen Landesverrats zu denunzieren, mit dem Bemerken, dass von Kraszewski ein Agent der französischen Regierung sei und alle Arbeiten an die französische Regierung verkaufe. Von Kraszewski beteuerte mir, dass das vollständig unwahr sei. Adler behauptete das nur, um Geld zu erpressen. Ich schrieb dem Adler, mir ist nicht bekannt, etwas Strafbares begangen zu haben. Ende 1881 schrieb Adler wieder an mich, ob ich wiederum Korrespondenzen und Arbeiten für ihn schreiben wolle. Ich antwortete ihm zustimmend und trat wiederum in Verbindung mit ihm. Ich nahm jedoch nach einiger Zeit kein Honorar mehr von Adler, sondern tat alles Mögliche, um die Verbindung wieder mit ihm abzubrechen. Plötzlich wollte ich das nicht tun, da ich die Denunziation Adlers fürchtete. Ich drang in Adler, mir zu sagen, für wen er die Arbeiten verwende. Nach längerem Drängen gestand mir Adler, dass die Arbeiten für die russische Regierung bestimmt gewesen seien. Ich brach infolge dieser Mitteilung die Verbindung sofort mit Adler ab. Anfangs 1880 schrieb Adler Drohbriefe an mich, in welchen er Geld und Korrespondenzen von mir verlangte. Auch bot mir Adler einige meiner Briefe zum Kauf an. Ich schrieb dem Adler, ich habe kein Geld und habe auch meines Wissens nichts Strafbares begangen. Ich bemerke, dass ich mit Adler und auch mit Kraschewski ganz offen verkehrt habe. Ich habe meine Korrespondenzen vollständig offen geführt und nur das Material an Adler geliefert, das ich in militärischen Werken fand und jedermann zugänglich war. Vorsitzender: Wodurch lernten Sie Adler kennen? Hensch: Adler erfuhr meinen Namen durch meine Korrespondenzen und suchte mich auf. Vorsitzender: Was war Adler für ein Mensch? Hensch: Adler war Korrespondent für mehrere politische Zeitungen. Er sagte mir, dass er unter anderem für die Kreuzzeitung und Norddeutsche Allgemeine Zeitung schreibe. Vorsitzender: War Adler zum Zeitungskorrespondenten denn befähigt? Hensch: Ich kann das nicht genau beurteilen, ich glaube es aber. Vorsitzender: Angeklagter, Sie waren preußischer Offizier. Wussten Sie nicht, dass eine Arbeit über den Aufmarsch der deutschen Truppen nach der Westgrenze dem Deutschen Reiche schaden könnte? Hensch: Daran dachte ich nicht, zumal die Werke, nach denen ich arbeitete, im Buchhandel zu haben waren. Vorsitzender: Sie mussten sich doch die Frage vorlegen, wozu will Adler diese Arbeit? Hensch: Ich glaubte, er wolle sie für militärische Zeitschriften verwenden. Vorsitzender: Dachten Sie nicht daran, dass eine solche Arbeit für die französische Regierung sehr wertvoll sein könnte? Hensch: Nein, denn ich arbeitete nicht nach amtlichen Quellen. Vorsitzender: Sie mussten sich doch aber sagen, dass solche Arbeiten nur einer fremden Regierung und im vorliegenden Falle Frankreich nützen können. Hensch: Ich hielt die Veröffentlichung dieser Arbeiten nicht für bedenklich. Vorsitzender: Die Arbeit betreffs des Truppenaufmarsches erhielten Sie nun von Adler nach einigen Wochen zurück, da die Aufstellung angeblich falsch und mangelhaft war. Haben Sie absichtlich falsche Angaben gemacht? Hensch: Das nicht. Ich bemühte mich, richtige Angaben zu machen. Vorsitzender: Wenn Sie glaubten, nichts Strafbares zu begehen, weshalb fürchteten Sie die Denunziation des Adler? Hensch: Ich konnte mich doch nicht weiter als heute exkulpieren und befürchtete eine Anklage und meine Entlassung aus meinem Amte. Vorsitzender: Nun, nachdem Adler Ihnen gedroht, traten Sie wiederum mit ihm in Verbindung, lieferten ihm wiederum Arbeiten und freuten sich sogar, dass die Verbindung wiederhergestellt war. Das ist doch sehr eigentümlich. Hensch: Ich glaubte durchaus nicht, irgendwelche Geheimnisse mitzuteilen, die fremden Regierungen nützen könnten. Außerdem fürchtete ich, wenn ich die Verbindung mit Adler nicht wieder aufnehme, von diesem denunziert zu werden. Es wurden hierauf einige Briefe verlesen, die Adler an Hensch geschrieben hatte. In einem dieser Briefe, in dem Adler den Hensch wiederum zur Vermittlung von Korrespondenzen aufforderte, schrieb er: »Ich habe sie nur schrecken wollen. Im Ernst dachte ich nicht daran, sie zu denunzieren.« Auf Veranlassung des Vertreters, Rechtsanwalt Dr. Samter, bemerkte Hensch, er habe für viele militärische Zeitschriften technische Aufsätze geschrieben, so unter anderem für die Deutsche Heereszeitung, die Militärischen Blätter, die Zeitung für Landwehroffiziere, die Unteroffizierzeitung und so weiter. Ferner habe er für die Rhein- und Ruhrzeitung, die Danziger Zeitung und die Hallische Zeitung geschrieben. Außerdem habe er mehrere militärische Werke geschrieben. Adler habe in Berlin unter anderem mit Professor Dr. Paulus Kassel verkehrt. Vorsitzender: Welches Material benutzten Sie bei der Bearbeitung des Truppenaufmarsches? Hensch: Ich benutzte das amtliche Postkursbuch, die Fahrpläne von 1876 und die Werke von Eberstein und Fröhlich. Vorsitzender: Angeklagter Dr. von Kraschewski, Sie redigierten in Warschau längere Zeit die Gazeta Polska. Was war das für eine Zeitung? Kraszewski. Es war das mehr eine literarische als eine politische Zeitung. Vorsitzender. Im Jahre 1863 siedelten sie nach Dresden über, da sie befürchteten, wegen Teilnahme am polnischen Aufstande verhaftet zu werden? Kraszewski. Ich hatte mich an dem Aufstande nicht im Mindesten beteiligt. Vorsitzender. Sie standen aber im Verdacht, das getan zu haben. Angeklagter. Jawohl. Vorsitzender. Sie gehören der polnischen Nationalpartei an, die die Wiederherstellung Polens in den Grenzen von 1772 erstrebt? Kraszewski. Ich gehöre gar keiner Partei an. Von einer Wiederherstellung Polens kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Rede sein. Es handelt sich aber darum, dass wir unsere Nationalität aufrechterhalten. Vorsitzender. Mit was beschäftigten Sie sich in Dresden? Kraszewski. Ich schrieb Romane und Novellen. Vorsitzender. Sie sollen in allen Ihren Werken die Wiederherstellung Polens mit großer Begeisterung befürwortet haben? Kraszewski. Das habe ich allerdings getan. Ich wiederhole jedoch, dass an eine Wiederherstellung Polens unter den gegenwärtigen Umständen nicht zu denken ist. Vorsitzender. Im Jahre 1867 sind Sie einmal durch Posen durchgekommen. Es wurde dort, Ihnen zu Ehren, von den dort lebenden Polen im Hotel Bazar ein Diner veranstaltet. Kraszewski. Das ist wahr. Vorsitzender. Im Jahre 1879 wurde in Krakau Ihr 50-jähriges Dichterjubiläum gefeiert? Kraszewski. Jawohl. Vorsitzender. Sie beschäftigten auch verschiedene Korrespondenten? Kraszewski. Ich hatte in Paris einen Freund namens Zaleski, den ich unterstützen wollte. Dieser war Zeitungskorrespondent und deshalb suchte ich ihm interessante Mitteilungen zu verschaffen. Ich lernte im Jahre 1871 einen Schriftsteller namens Rupert Mohorčič in Berlin kennen, der mir Adler empfahl. Adler lieferte mir nun eine Anzahl auch militärischer Arbeiten. Ich verstand und verstehe von militärischen Dingen gar nichts. Vorsitzender. Sie haben von Adler die Arbeit betreffend den Aufmarsch der deutschen Truppen nach der Westgrenze erhalten und an Zaleski gesandt? Kraszewski. Das ist möglich, aber ich habe die Arbeiten gar nicht durchgelesen. Vorsitzender. Sie sahen doch den Titel der Arbeit. Sie mussten mithin doch wissen, was die Arbeit ungefähr enthalten kann. Kraszewski. Ich habe mir auch den Titel der Arbeit nicht angesehen. Vorsitzender. Das ist doch ganz eigentümlich. Sie sollen sich also nicht einmal den Titel einer Arbeit angesehen haben, für die dem Hensch 1000 Mark versprochen waren? Es ist doch wirklich kaum anzunehmen, dass Sie das alles ganz blindlings taten. Kraszewski. Ich verstand von solchen Dingen nichts und überließ die Beurteilung lediglich dem Zaleski. Vorsitzender. War Ihnen bekannt, was Zaleski mit diesen Arbeiten machte? Kraszewski. Dieser übergab sie einer Zeitung zum Abdruck. Vorsitzender. Es ist festgestellt, dass die Arbeit in irgendeinem Journal nicht abgedruckt war. Die deutsche Botschaft in Paris hätte sonst sofort Nachforschungen angestellt. Außerdem war der Artikel zur Aufnahme in eine Zeitung gar nicht geeignet. Sie mussten sich doch auch sagen, dass eine Arbeit zum Abdruck für eine Zeitung nicht den Wert von 1000 Mark hat. Der Inhalt des Aufsatzes hätte sie zu der Überzeugung bringen müssen, dass er nicht zur Veröffentlichung geeignet war. Der Aufsatz interessierte selbst nicht einmal das militärische Publikum, war jedoch für eine fremde Regierung, ganz besonders für die französische Regierung, von sehr großem Werte. Wussten Sie denn, für welche Zeitung Zaleski schrieb? Kraszewski. Nein. Es wurden hierauf eine Anzahl Briefe verlesen, die Kraszewski im Sommer 1879 von Florenz aus an Adler geschrieben. In diesen hieß es unter anderem: Die Arbeiten, die erhalten, sind sehr mangelhaft und zum Teil falsch. Es ist auf alle Korrespondenten kein Verlass. Die Arbeiten sind keineswegs das viele Geld wert. Man möchte gern erfahren, wie das neue, in Spandau gearbeitete Repetiergewehr gearbeitet ist und wie die mit dem Gewehr angestellten Proben ausgefallen sind. Ferner ist es nötig zu erfahren, in welcher Weise der Lebensmitteltransport im Kriege erfolgt, wie die Patronensalven konstruiert sind, wie sie sich bewähren und wie viel Patronen jeder Soldat im Kriege erhält. Des Weiteren möchte ich sehr bald etwas über Brückenkonstruktionen erfahren und auch darüber, wie diese am besten zerstörbar sind und so weiter. Vorsitzender, was sagen Sie zu diesen Briefen, Herr Dr. von Kraszewski? Kraszewski, es waren dies Briefe der Redaktion, die Saleski an mich sandte und die ich lediglich übersetzte. Die Übersetzung ist vielleicht nicht ganz genau. Vorsitzender, Sie schreiben in einem dieser Briefe, wir können nur ganz Zuverlässiges gebrauchen, wir sind keine Laien. Kraszewski, ich selbst verstehe gar nichts von militärischen Dingen. Ich wiederhole, ich habe lediglich den mir zugegangenen Brief übersetzt. Vorsitzender, mussten Sie sich denn nicht sagen, dass das, was der Briefschreiber zu wissen verlangte, eine Zeitung durchaus nicht interessieren kann, sondern dass das lediglich für eine fremde Regierung ein Interesse haben kann? Kraszewski, ich habe der Sache durchaus nicht solche Wichtigkeit beigelegt und war der Überzeugung, dass Saleski all diese Sachen für Journale verwende. Vorsitzender, weshalb haben Sie diese Briefe an Adler ohne Namensunterschrift gesandt? Kraszewski, ich hielt die Unterschrift nicht für erforderlich, da Adler meine Handschrift kannte. Vorsitzender, konnten Sie aus den Ihnen übersandten Briefen den Namen der Zeitung nicht ersehen, für die Saleski all diese Arbeiten verwendete? Kraszewski, nein. Vorsitzender, nun, endlich entzweiten Sie sich mit Adler und dieser überhäufte Sie mit Drohbriefen? Kraszewski, ja. Vorsitzender, Sie haben schließlich dem Adler mehrere Tausend, im Ganzen sollen es etwa 7000 Mark gewesen sein, gegeben? Kraszewski, ja. Vorsitzender, wenn Sie der Meinung waren, dass Sie nichts Strafbares getan haben, dann hatten Sie doch keine Veranlassung, dem Adler solche Summen zu zahlen. Kraszewski, ich wollte nicht, dass ich, wenn auch unschuldig, in eine Untersuchung verwickelt würde. Vorsitzender, Sie haben für das Geld von Adler die Herausgabe einer Anzahl Briefe verlangt und alle diese, nachdem sie in Ihrem Besitz waren, verbrannt? Kraszewski, jawohl, ich hatte kein Interesse an diesen Briefen. Vorsitzender, Saleski hat Ihnen anlässlich der von Adler gemachten Drohungen Geld geschickt, um Adler zu befriedigen? Kraszewski, jawohl. Vorsitzender, das ist doch aber ganz eigentümlich. Die Redaktion einer Zeitung gibt doch für solche Fälle kein Geld. Kraszewski schwieg. Erster Staatsanwalt Treplin. Der eine von Kraszewski an Adler gerichtete Brief erregt den Verdacht, dass Kraszewski sich auch der Aufforderung zum Landesverrat laut § 49a des Strafgesetzbuches schuldig gemacht hat. Ich beantrage daher, den Angeklagten auf diesen erweiterten Gesichtspunkt aufmerksam zu machen. Der Vorsitzende entsprach diesem Antrage. Es wurde alsdann mit der Zeugenvernehmung begonnen. Kriminalkommissar Paul, Dresden, und Amtsvorsteher Feurig, Schöneberg bei Berlin, die bei den Angeklagten Haussuchungen vorgenommen hatten, wussten etwas Bemerkenswertes nicht zu bekunden. Leutnant im Eisenbahnregiment Friedrich, Berlin. Er habe mit Hensch vielfach verkehrt und diesem mehrere Bücher aus der Bibliothek des Regiments geliehen. Seines Wissens nach haben die Bücher nichts Sekretes enthalten. Betriebsführer des Feuerwerklaboratoriums Hartmann, Spandau. Ich habe mit Hensch freundschaftlich verkehrt. Bücher habe ich ihm niemals geliehen. Auf seiner Suche schenkte ich ihm einmal einen unbrauchbaren Zünder. Auf Befragen des Staatsanwalts Treplin äußert noch der Zeuge, Im Februar 1883 habe er den Hinch einmal in Spandau durch das Feuerwerklaboratorium geführt. Hinch habe ihn bei dieser Gelegenheit nach der Zusammensetzung und Wirkung einer Anzahl Materialien gefragt. Er habe dem Hinch jedoch geantwortet, das wisse er nicht, es seien das auch sekrete Dinge. Auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalts Dr. Samter, bestätigte Leutnant Friedrich, Hinch habe ihm stets, wenn er ihn um ein Buch aus der Bibliothek bat, gesagt, aber geben Sie mir nichts Sekretes. Es wurde hierauf ein Gutachten des preußischen Kriegsministeriums verlesen. In diesem hieß es, die Arbeit des Hauptmanns Hinch über Truppenaufmarsch ist keineswegs amtlichen Quellen entnommen. Die Aufstellung der Fahrpläne ist nur Fantasiegebilde. Die Kriegsstärke der Formationen kann jedoch nur amtlichen Quellen entnommen sein. Diese hat Hinch mit minutiöser Genauigkeit gemacht. Dieses Stärkeverhältnis ist vielfach geändert und vollständig sekret behandelt worden. Das Material darüber kann nur aus amtlichen Quellen benutzt sein. Ein zweites Gutachten vom großen Generalstabe bestätigte im Wesentlichen das erste. Im Weiteren hieß es in diesem Gutachten, wenn auch die Fahrpläne unrichtig sind, so kann doch die Arbeit des Hinch dazu beitragen, dass der Truppenaufmarsch in einem Kriegsfalle vom Feinde gestört werde. Major vom großen Generalstabe Perthes bestätigte dieses Gutachten und fügte hinzu, die Kriegsstärke der einzelnen Truppenteile, die Zahl der Fahrzeuge und so weiter, kann Hinch nur durch Benutzung der Anlagen zum Mobilmachungsplan, die streng sekret behandelt werden, entnommen haben. Vorsitzender, wodurch kann Hinch das Material wohl erhalten haben? Sachverständiger, das kann nur durch sehr groben Vertrauensbruch geschehen sein. Im Weiteren bemerkte der Sachverständige auf Befragen des Vorsitzenden, wenn auch die Kriegsstärke nicht in allen Teilen richtig ist, so kann doch die Mitteilung des Angeklagten das Wohl des Deutschen Reiches zweifellos gefährden. In dem Buch des Majors Eberstein, nach dem Hinch gearbeitet haben will, ist die Kriegsstärke nicht richtig angegeben und es ist infolgedessen für eine fremde Regierung von hohem Werte, die Angaben des Eberstein richtiggestellt zu sehen. Selbst wenn angenommen wird, Hinch habe nicht nach amtlichen Quellen gearbeitet, sondern mittels großen Scharfsinns die Angaben des Eberstein richtiggestellt, so ist diese Handlungsweise ebenfalls geeignet, das Wohl des Deutschen Reiches zu gefährden und feindlichen Regierungen Vorschub zu leisten. Ich bin jedoch der Überzeugung, dem Hinch hat die amtliche Kriegsverpflegungstabelle vorgelegen. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Samter. Der Herr Sachverständige hat mir gesagt, dass auch die Angaben des Hinch über die Kriegsstärke des deutschen Heeres teilweise falsch sind. Ich ersuche deshalb den Herrn Sachverständigen zu sagen, was im Eberstein und was in den Arbeiten von Hinch falsch ist. Falsche Angaben können durch einer fremden Regierung nichts nützen. Sachverständiger. Die vom Herrn Verteidiger gestellte Frage kann ich in öffentlicher Gerichtssitzung nicht beantworten. Auf Antrag des Oberreichsanwalts Dr. Freiherrn von Seckendorf beschloss der Gerichtshof, für diesen Teil der Verhandlung den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die nicht öffentliche Verhandlung dauerte etwa 1,5 Stunden. Auch am folgenden Tage wurde zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Ende von Abschnitt 58.